Der Philosoph Michael J. Sandel, Autor von Vom Ende des Gemeinwohls, fordert also eine Reflexion dieses Märchens für Erwachsene. Es ist auch Zeit für eine moralische, sogar spirituelle Wende, die unsere meritokratische Hybris in Frage stellt. Verdiene ich moralisch die Talente, die es mir ermöglichen zu gedeihen? Ist es mein Verdienst, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die die Talente, die ich zufällig habe, wertschätzt? Oder ist das mein Glück? Das Beharren darauf, dass mein Erfolg mein Verdienst ist, macht es schwer, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen. Die Rolle des Glücks im Leben zu würdigen, kann eine gewisse Demut hervorrufen. Ebenso wie die Rolle der Hautfarbe. Als nicht weiße Autorin und weißer Autor gleichermaßen haben wir in den vergangenen Jahren einen Prozess der Gewahrwerdung durchlaufen, der alte Gewissheiten umgestoßen hat und der damit begann, uns klarzumachen, dass Rasse eine erfundene Geschichte ist, ein toxisches Märchen für Erwachsene, das auch tief in uns steckt. Auf verschiedene Arten. Aber wo kommt es her? Fußnote. Auch hier wird die soziale Konstruiertheit und Relativität von Hautfarben ersichtlich. Als nicht weiß, als Person of Color gilt die Autorin in ihrem Geburtsland Deutschland und dem Geburtsland ihrer Mutter, den USA. In Marokko, dem Geburtsland ihres Vaters und beispielsweise Brasilien hingegen, ist sie weiß. Und in französischsprachigen Kontexten, in denen die Autorin aufwuchs, war sie weder weiß noch Person of Color, sondern Beurre, genauer Beurette. Ende der Fußnote. Die Erfindung des Schwarzseins. In ihrem Buch The History of White People über die Geschichte des antischwarzen Rassismus zitiert die amerikanische Historikerin Nell Irvin Painter den deutschen Soziologen Max Weber. Dass ein Mensch im Glück dem Minderglücklichen gegenüber sich nicht mit der Tatsache jenes Glücks begnügt, sondern überdies auch noch das Recht seines Glücks haben will, das Bewusstsein also, es im Gegensatz zu dem Minderglücklichen verdient zu haben, während dieser sein Unglück irgendwie verdient haben muss, dieses seelische Komfortbedürfnis nach der Legitimität des Glückes lehrt jede Alltagserfahrung kennen, mag es sich um politische Schicksale, um Unterschiede der ökonomischen Lage, der körperlichen Gesundheit, um Glück in der erotischen Konkurrenz oder um was immer handeln.